wenn wir Stolz ohne Gleichen im Glauben, im Glauben, im Glauben hat man uns hoch. Wenn wir Stolz ohne Gleichen im Glauben hat man uns und über viele Jahre getragen mit unseren Schmerzen im Kampfen, im Kampfen, im Kampf geboren war. Getragen mit unseren Schmerzen im Kampf geboren war. Wir werden den Feinden, den Feinden, wir sehen, wir sehen uns mit dem Glück.